Wir möchten nichts davon verteufeln, außer die zunehmende Ungerechtigkeit der Welt mit ihren verhängnisvollen Konsequenzen. Wir möchten allein ein Bewusstsein dafür schaffen, dass diese Mechanismen uns immer weiter in die Isolierung treiben und dass unsere Psyche damit immense Schwierigkeiten hat, weil sie noch in der Vorgeschichte hängen geblieben ist. Ohne diese Erkenntnis laufen wir Gefahr, ausgebeutet zu werden, modernen Rattenfängern auf den Leim zu gehen oder uns in jenem Hamsterrad von Überkompensation und materiellem Overkill zu Tode zu hecheln und nebenbei die Welt in den Untergang zu treiben. Deshalb sehen wir die prähistorische Archäologie nicht nur als Mittel der Selbsterkenntnis, sondern auch als Instrument der Emanzipation an. Wenn wir diese Diskrepanz zwischen unserer ererbten Natur und der heutigen Welt kennen und verstehen, warum das Probleme bereitet, können wir uns an modernen, zeitgemäßen Lösungen versuchen. Schließlich sind wir eine kulturell höchst begabte Spezies. Wir sollten unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Es ist an der Zeit. Zuweilen hatten wir während all der Forschungen zu diesem Buch das Gefühl, dass die Schamanin von Bad Dürrenberg eine Sphinx ist, die uns ein Rätsel stellte. Wer sind wir wirklich? Zutiefst soziale Wesen, würde unsere Antwort lauten, für deren Wohlbefinden reale Beziehungen lebensnotwendig sind. Hält die Schamanin auch eine Lehre bereit? Wir glauben schon. Wenn uns die guten Geister abhanden gekommen sind und wir in soziale Defizite geraten, sehen wir nur einen zeitgemäßen Ausweg. Wir sollten in stabile Beziehungen zu echten Menschen investieren, in Beziehungen, die auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit beruhen. Wir müssen endlich wieder Verantwortung für uns selbst und andere übernehmen und erkennen, dass wir auf Dauer nur in einer allverbundenen Welt überleben können, zu der auch die anderen Lebewesen dieses Planeten gehören. Unserer alten, animistischen Seele zumindest, leuchtet das sofort ein.